Wer bist du, du Punk? Es ist der Boss, der deine Mutter bumst und dann dein Hals zerschneidet, bis dein Kopf für deinen Rucksack plumpst. Und deine Freundin will nen Fick mit dem Big Boss. Doch ich will heute nur abhängen, wie die Bitch-Tits von Rick Ross. Im VIP-Bereich, mit Cocktail in der Hand. Hater labern nur hinterm Rücken, so wie Boxtrainer beim Kampf. Aber der Boss-Player entspannt, sieht bisschen Coca, muss niesen und macht so mehr Minus, als sie in nem Monat verdienen. Es ist der rumzickende Host in den Mund fickende Coke-Dealer. Im Mundwinkel die Co-Hieber, geht, ich box dich weg. Ja, du fickst jeden, aber den King nicht, denn er nimmt Gegner auseinander, die Ringrichter beim Clinch. Kollege der Boss, ich rappe die Klassiker. Steige den Jet, fliege die Steppe von Afrika. Wo ich dann den trötenden Elefant wegklatsch. Mit den Worten, mach mal hier nicht so Welle, du Fettsack. Jetzt wird deines Dach gebumst. Sie kriegt meinen Schwanz im Mund und der Herz bum, bum. Adrenalin, Bitch. Du siehst die Kleine schnappt nach Luft wie ein geisteskranker Hund. Und sein Herz bum, bum. Adrenalin, Bitch. Double Time mit Top Speed. Hasser Raps auf Boss Beats. Was bringt dir ne Kunde, wenn ich dir in deinen Kopf schieß? Boom. Ihr hattet ne friedliche Zeit. Doch Boss und Banger sind back. Der Adrenalin-Spiegel steigt. Ey, ich zieh Koks, handel mit den Kilos und hatte mehr Frauen in der Kiste als ein Friedhof. Deep Throat vom Top 3 Rapper, eine Gun, eine Kugel, ein Kopf, ein Treffer, zwei Glocks, drei Messer, wir richten Pädophile hin. Um G zu sein, brauch ich keine Tätowierungen. Fick dein Kinofilm, ich und mache Drive-Bys aus der Yacht heraus. Hustler Sound. Rick Ross ist richtig fett und hat mehr Titten als Kitty Cat. Tony, gib mir jetzt diese Kur Anabol. Banger Musik, Firmensitz, Guantanamo. Zuhälter Flow, ich will nur Alkohol. Kokain, Testo, ich box Luden K.O. Du willst mein Brot, Note, Kämpf oder Flee. Banger Musik, denn ich mach für Banger Musik, was? Jetzt wird deines Dach gebumst. Sie kriegt meinen schwarzen Mund und der Herz bum, bum. Adrenalin, Bitch. Du siehst die Kleine schnappt nach Luft wie ein geisteskranker Hund. Und sein Herz bum, bum. Adrenalin, Bitch. Double Time mit Top Speed. Hasser Raps auf Boss Beats. Was bringt dir ne Kunde, wenn ich dir in deinen Kopf schieß? Boom. Ihr hattet ne friedliche Zeit. Doch Boss und Banger sind back. Der Adrenalin-Spiegel steigt. Ich geb deiner fetten Mom mit voller Power ne Schelle. Denn die Bitch verputzt mehr Gänge als ein Maurergeselle. Was macht ihr Bauern jetzt Welle? Wir kommen an, um euch kaputt zu schlagen und kassieren Schutzgeld von den Typen, denen ihr ne Schutzgeld zahlt. Meine Wut ist groß, dank dem guten Koks. Ich bin die Eins, du bist auch eins, ein Hurensohn. Während Kollega und Farid Banger Weibervögel sind, bist du wieder am Wichsen, wie Timer-Syrinnen. Yo, die Player auf Steroiden wie Major League Baseball Teams. Wer will Krieg? Wir tauchen bewaffnet auf wie zwei Navy Seals. Hagelt AK-Salven, Boss und Banger, wir sind Blutsbrüder, seit wir das erste gemeinsame Playmate knallt. BG2, jeder eurer Mütter wird gefickt. Ich soll acht geben, jetzt geb ich dir fünf in dein Gesicht. Dieser Düsseldorfer trifft jetzt dich mit der Gun. Wer von euch fickt die Szene unter dickeren Schwanz? Jetzt wird deines Dach gebumst. Sie kriegt meinen schwarzen Mund und der Herz bum, bum. Adrenalin, Bitch. Du siehst die Kleine schnappt nach Luft wie ein geisteskranker Hund. Und sein Herz bum, bum. Adrenalin, Bitch. Double Time mit Top Speed. Hasser Raps auf Boss Beats. Was bringt dir ne Kunde, wenn ich dir in deinen Kopf schieß? Boom. Ihr hattet ne friedliche Zeit. Doch Boss und Banger sind back. Der Adrenalin-Spiegel steigt. We'll be right back.